Упражнение 9. Страница 134. Führt die Straße zum Werk? Liegt das Schulgebäude der Universität gegenüber? Fährt Anna mit der Schwester nach Riga? Kommen die Kinder um 2 Uhr aus der Schule? Ist Monika jetzt bei ihrer Freundin? Kommt Karin um 5 Uhr von der Arbeit? Lernt Werner seit einem Jahr Russisch?